Metal-Leute, erstmal ein frohes neues Jahr und die Erinnerung, wenn ihr diese Lesung hier bei YouTube hört, ist das nächste Kapital bereits auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder Amazon Music zu hören, außerdem bei Odyssey zu sehen. Aber das solltet ihr ja mittlerweile alle kennen. Da es irgendwie immer noch Leute gibt, die diese Lesungen hier hören wollen, warum auch immer, geht's natürlich weiter. Wir sind ohnehin fast durch mit den erotischen Kurzgeschichten. Ich hatte erst ein Déjà-vu wegen des Titels dieser Geschichte, ein Déjà-vu von Hexenverbrennungen an der Tagesordnung und Positionierungen. Da diese Version hier von Sex im Mittelalter mir überbordend lang erscheint, bin ich mir zu 99% sicher, dass wir, also ich und ihr, vor Langeweile sterben werden. Deswegen sollte ich mich jetzt nicht mehr in irgendwelchen idiotischen Texten verlieren, sondern euch den letzten Tipp mit an die Hand geben, Klo oder Kotzeimer. Könnte langweilig und eklig zugleich werden. Kapitel 13. Sex im Mittelalter. Die Arbeit auf dem Feld ist hart, die Sonne heiß und das Leben rau. Als Bauer hat man es nicht leicht und doch habe ich mir nie ein anderes Leben gewünscht. Seit ich 18 bin, haben sich in mir aber noch andere Verlangen zu erkennen gegeben. Ich war nun bereits seit 4 Jahren erwachsen und doch hatte ich bis vor kurzem weder das Interesse noch Verlangen nach mehr als meiner Arbeit. Am Tag die Arbeit auf den Feldern oder im Wald, in der Nacht zusammen mit meiner Familie im Haus essen oder schlafen. Das war mein Leben. Wir waren nicht reich, unsere Familie umfasste mich, meine Eltern, meine Großeltern, dazu kamen meine 2 älteren Geschwister sowie deren Mann und Frau. Unser Haus war wie das der meisten Bauernfamilien in der Gegend eigentlich nur ein großer Raum, in dem gegessen, gelebt und geschlafen wurde. Ich weiß nicht, wer ich ist, aber wahrscheinlich wieder Rainer. Bei der Einraumstory bin ich mir zu 100% sicher, dass sie gleich wieder für etwas anderes missbraucht wird. Wer Sex im Mittelalter 1 kennt, weiß, wovon ich rede. Aber mal ein kleiner Echtsprech. Die Geschichte fängt so langweilig an, eigentlich ist meine Lust, hier weiterzumachen, gleich null. Ich weiß noch, was bei der letzten Geschichte war, diese komische Indianergeschichte, die war auch von vorne bis hinten langweilig und... Aber wir kommen durch. Normalerweise war es nichts Ungewöhnliches, wen man nachts den einen oder anderen hörte, wie er sich mit seiner Frau oder Mann vergnügte. Mit hatte das meist ziemlich kalt gelassen, bis vor etwa 3 Tagen, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, um nach Grausen auf den Abort zu gehen. Mir fiel nicht auf, dass meine Schwester und ihr Mann nicht auf ihrem Lager ruhten, als ich hinausging. Auf dem Rückweg hörte ich etwas hinter dem Holzstoß. In der Annahme, es könnte sich um einen Fuchs handeln, der unsere wertvollen Hühner stehlen wollte, ging ich leise auf das Geräusch zu. Als ich an der Ecke merkte, dass das mein Schwager und meine Schwester waren, die sich dort vergnügten. Vollkommen nackt stand er vor ihr, drückte sie gegen den Holzstoß und stieß sie fest. Ich dachte mir nichts weiter dabei und ging zurück ins Haus. Auf meinem Lager überdachte ich mein Leben. Es war nicht ungewöhnlich, dass ich beim Sex gesehen hatte, wen man auf einem solch kleinen Raum lebte, bekam man so etwas eben mit. Bei den Eltern oder Großeltern hatte man das schon als Kind gesehen, und das war normal. Da haben wir ihn doch, den Missbrauch der Einraumstory. Wenn eine Sache im Mittelalter des christlichen Europas übrigens nicht normal war, für die meisten zumindest, dann war es das pausenlose Rumgeficke. Sex des Spaßes wegen war gar eine Sünde vor Gott, aber wir wissen eigentlich alle, dass Rainer absolut keine Ahnung hat von dem, was er schreibt. Hab ja auch schon im Original Sex im Mittelalter erklärt, dass das, was Rainer sich unter dem Mittelalter vorstellt, eine vollkommen romantisierte Vorstellung dessen ist, was wirklich Sache war. Ich meine, mit jeder gesunden Schulbildung sollte man ja zumindest so ein wenig wissen, aber bei Rainer ist das Wissen aus irgendwelchen, ja, romantisierten Kinderbücher, Ritterfilmen, was weiß ich. Was mich aber überraschte, war, dass ich darüber nachdachte, wie es wohl war, eine Frau so zu lieben. Bisher hatte ich mir daraus nie etwas gemacht, mein Leben war gut und ich war der Jüngste der Familie, meine Eltern und Geschwister sowie Großeltern hatten alle ihren Partner gefunden. Als jüngster Sohn machte man mir keinen Druck, meine älteren Geschwister waren ja da für das Erbe. Warum also hätte sich jemand darum kümmern müssen, dass ich eine Frau oder Kinder bekam? Halbe Game of Thrones und so. Was mich aber besonders mad macht hier ist, dass Rainer das alles erotisch nennt. Aber entweder bestehen die Geschichten aus langweiligem Vorgeplänkel ohne jegliche Substanz, wie es hier wohl zu sein scheint, oder auch beim letzten Mal bei dieser Indianergeschichte war, oder die Geschichten sind einfach nur ekelhaft, wie es anfangs der Kurzgeschichtensammlung war. Aber trotzdem ließ mich die Vorstellung, dass ich mit einer Frau da im Dunkeln zu stehen, wie die beiden eben nicht mehr los. Ich stützte mich auf meine Hacke, schweißgebadet und sah über das Feld. Viel Auswahl an Frauen hatte ich hier nicht. Im Dorf gab es ein paar wenige Mädchen, in meinem Alter, aber die meisten waren entweder schon versprochen oder bereits verheiratet. Die meisten hatten bereits sogar Kinder. Zu meiner Zeit waren die meisten bereits Eltern, das war normal. Ganz schlechter Stil. Du kannst doch keinen personalen Erzähler in einer historischen Geschichte nutzen, der von seiner Zeit redet, als würde er im 21. Jahrhundert leben. Das geht halt nur, wenn das Geschehene noch nicht weit weg ist. Zum Beispiel man über, keine Ahnung, 9/11 redet oder so. Aber du redest hier vom Mittelalter und das ist schon ein bisschen länger her. Gut, mich würde nicht wundern, wenn du nicht wüsstest, dass das Mittelalter noch nicht erst vor 10 Jahren vorbei war oder so, sondern das 16. Jahrhundert schon nicht mehr zum Mittelalter gehörte. Würde mich auch nicht wundern, wenn du nicht wüsstest, wann das 16. Jahrhundert war. Rainer, aber egal. Es gibt so Themen, mit denen du mich äußerst matt machst. Und das hier verbindet sogar 2 Themen. A. Keine Ahnung von Geschichte zu haben und trotzdem darüber zu reden. Und B. Keine Ahnung vom Schreiben zu haben, aber es trotzdem mit dem Anspruch, gut darin zu sein, zu tun. Während ich so auf die jungen Pflanzen schaute, kam mein Schwager von hinten, klopfte mir auf die Schulter und sagte, »Na, Rainer, wieder am Träumen?« Er grinste mich an und ich lächelte. »Ja, irgendwie schon.« Ich legte mir die Hacke über die Schulter, während wir über das Feld zurück zum Haus gingen, meinte ich scherzhaft. »Obwohl ich die Nacht zum Schlafen benutze, träume ich sogar am Tag.« Er grinste breiter, als er meinte. »Ich glaube, da flunkerst du aber.« Ich blieb stehen und sah ihn fragend an. Er blieb ebenfalls stehen. »Ich habe dich vor ein paar Tagen gesehen, als du deine Schwester und mich beobachtet hast.« Dabei lachte er. Ich grinste wieder und meinte. »Ja, entschuldige, aber ich war auf dem Donnerbalken und auf dem Rückweg habe ich was gehört.« Hans hörte auf zu lachen und nickte. »Verstehe, du wolltest nur sicher gehen, dass da kein Wiesel oder sowas ist.« Wir gingen weiter. »Ich dachte an einen Fuchs, aber ja.« Er sah mich nachdenklich an. Als ich ihn fragte, was er so schaut, sagte er, »Es macht mir nichts aus, dass du uns gesehen hast, aber hast du denn nie das Verlangen, selbst eine Frau zu haben?« Ich schüttelte lächelnd den Kopf. Ganz kleine Zwischenfrage. Ich habe ja eben schon mal das mit diesem Kinderbuch, Mittelalter, Rittergeschichten, Gedöns angesprochen. Das Vokabular, das hier genutzt wird, wie Flunkern oder Donnerbalken, klingt irgendwie nur teilweise nach Rainer, also nach dem, was Rainer sonst so schreibt. Ich schätze mal, dass es wirklich irgendeine Kinder-Mittelalter-Geschichte gibt, in der solche Worte genutzt worden sind und Rainer denkt jetzt, dass sie im Mittelalter-Etzeler so geredet haben. Oder der kopiert halt irgendwie ganze Passagen und bringt halt nur so seine Vorstellung von Erotik mit rein, also ein bisschen Sex schreibt, ne? Hans war erstaunlich aufmerksam. Es war der einzige aus meiner Familie, der mich je darauf angesprochen hatte und auch der einzige, der mit mir darüber sprach. Er war bei uns, seit ich 16 war. Seither ist er mit meiner Schwester zusammen. Obwohl er nur 2 Jahre älter ist als ich, war er bereits verheiratet. Wie ich ist er der Jüngste in einer großen Familie. Vielleicht kann er mich deshalb so gut verstehen. Als er mich fragend anschaute, antwortete ich, »Interessanterweise, seit ich euch vor ein paar Tagen gesehen habe schon.« Er sah überrascht aus. Mir war klar, warum. Er mochte es, mich damit aufzuziehen, aber normalerweise antwortete er nicht darauf. Er sah plötzlich nachdenklich aus. »Hör mal!« Er sah mich an. »Was denkst du, wie hier meine Chance bei einer Frau stehen? Hier im Dorf gibt es kaum Mädchen, die alt genug wären und weggehen möchten. Ich auch nicht.« Die direkte Rede, die hier gerade am Schluss angewendet worden ist, ist absolut beschissen eingesetzt. Anhand des Aufbaus denkt der Leser, dass der Schwager von Rainer die Worte spricht. Aber eigentlich ist es Rainer, der sie spricht, weil zum Schwager passt eben das Gesagte gar nicht. Ist leider erst dann am Inhalt der Rede ersichtlich. Ziemlich beschissen geschrieben halt, Menschenskinder. Er schwieg so lange, dass wir fast schon zu Hause waren. Am Wegesrand stand ein großer Apfelbaum, unter dem er stehen blieb und sich 2 pflückte. Ich dachte, er würde weitergehen, aber er setzte sich in den Schatten und deutete neben sich, während er in den Apfel biss. Ich sah zum Himmel. Da es längst Zeit für Feierabend war, beschloss ich, mich auch zu setzen. So wie ich ihn kannte, wollte er gründlich darüber nachdenken, was er mir antwortete. Um Zeit zu gewinnen, hatte er sich wohl entschieden, sich hier kurz auszuruhen. Als er seinen Apfel gegessen hatte und den Rest neben sich an den Baum legte, meinte er, »Kennst du den alten Fluss am Wald mit dem großen Felsen?« Ich überlegte. »Ja, ich weiß, welchen du meinst. Was ist damit?« Er sah mich lachend an und meinte nur, »Geh heute nach dem Essen dorthin, dann werde ich dir etwas zeigen.« Ich verstand nicht warum, aber jede weitere Frage wehrte er mit den Worten, du wirst es dann schon verstehen, ab. Boah, richtig mysteriös und so. Der Schwager, der wohl Hilfe leisten wird, aber doch nicht alles erzählt, sondern abwiegelt mit den Worten, der Protagonist wird es schon verstehen. Da hat Rainer sich aber was von den ganz großen Autoren abgeschaut. Als ich nach dem Essen aufstand und gehen wollte, sahen mich alle an. Sie wussten genau, dass ich normalerweise nicht mehr wegging nach dem Abendessen, aber es hielt mich keiner auf. Als ich die Tür schloss und Hans ansah, wusste ich, er würde ihnen das wohl gleich erklären. Ich stand vor der geschlossenen Tür und seufzte laut. Am Waldrand holte Hans mich ein und mein Bruder Sven war auch dabei. Ich seufzte. Was hatten die beiden denn mit mir vor? Sven war eigentlich immer still. Er konnte zwar sprechen, aber man hörte ihn nur selten reden. Ich war wohl einer der wenigen, so wie ich annahm, auch Hans, mit denen er viel redete. Nun ja, für seine Verhältnisse. Wir haben also einen schüchternen Sven, den mysteriösen Hans und welche Eigenschaft hat der Protagonist? Ach ja, gar keine. Die Nebencharaktere scheinen schon ziemlich platt zu sein, aber der Protagonist steckt ja bisher mit überhaupt gar keiner Eigenschaft auf. Was soll das? Als es langsam dunkel wurde, kamen wir in einen Wildwechsel. Hans wollte nach links, aber Sven meinte, hier geht es lang und zeigte in die andere Richtung. Beide grinsten frech und sahen Sven überrascht an. Ich hatte zwar schon Lachen oder Lächeln gesehen, aber das war sogar noch seltener, als er redete. Als ich den beiden folgte und wieder fragte, was los sei, meinten beide wie aus einem Mund, »Du wirst es sehen, aber jetzt sei mal leise und versuch keinen Krach zu machen.« Ich blieb stehen und legte den Kopf schief. Was auch immer die beiden vorhatten, es konnte nichts Gutes für mich heißen. Sie waren zwar nie wirklich gemein zu mir, aber es kam schon mal vor, dass sie mir den einen oder anderen Streich spielten. Als sie merkten, dass ich ihnen nicht mehr folgte, blieben sie ebenfalls stehen. Sie sahen mich fragend an und ich meinte nur, »Ich habe keine Lust mehr auf eure Streiche.« Damit drehte ich mich um und wollte gehen. Der Verdacht, dass Rainer hier irgendeine Kinderbuchgeschichte in Erotik umschreiben will, verdichtet sich. Die Charaktere sind einfach Kinder und nicht jene Erwachsene, als die sie beschrieben worden sind. Eine kräftige Hand packte mich am Oberarm. Erst dachte ich, es sei Hans. Was mich aber überraschte, als ich mich umdrehte, war, dass es Sven war. »Hör zu, Kleiner!« Er hatte mich seit langem nicht mehr so genannt. »Wir spielen dir keinen Streich!« Er sah Hans mit einem Blick an, der mir sagte, dass er es ernst meinte. Aber da mehr war, als er mir sagte. Hans seufzte. »Es ist immer dasselbe mit dir. Wenn man es mal ernst meint und dir helfen will, vermutest du gleich eine Falle.« Ich funkelte ihn an. »Also, daran seid ihr ja wohl selber schuld. Ich habe die Sache mit dem Hasen jedenfalls nicht vergessen.« Beide grinsten breit. Sven meinte dann aber, »Kleiner, versprochen, wir helfen dir, kein Streich.« Sven lachte dass Hans einstimmte. Ich sah sie vollkommen verwirrt an. So hatte ich die beiden noch nie erlebt. Sven überlegte kurz. »Weißt du was? Sollten wir dich belügen und wir spielen dir einen Streich, dann darfst du eine Nacht mit Anna verbringen.« Sowohl ich als auch Hans sahen ihn ungläubig an. Ich hatte zwar bislang kein großes Interesse an Frauen, aber selbst mir war Annas Schönheit nicht entgangen. Keiner wusste, was sie an Sven liebte. Stell dir mal vor, du bietest deine Ehefrau in einer Wette an, im europäischen Mittelalter, wo Sex außerhalb der Ehe eine Sünde war, wo alles andere als Monogamie eine Sünde war. What the fuck? Er sah jetzt nicht schlecht aus, aber er war halt auch nicht das, was man als schön bezeichnete. Sie hingegen wurde schon öfter als Engel, der vom Himmel fiel, bezeichnet. Eine Aussage, die sie nicht mochte, denn sie bildete sich nicht das Geringste auf ihre Schönheit ein. Jeder, der Sven und Anna zusammen gesehen hatte, wusste, dass sie einander mehr als ihr eigenes Leben liebten. Hans meinte scherzhaft, »Oh, also das Angebot solltest du annehmen. Und ich sollte dafür sorgen, dass du es für einen Streich hältst.« Sven funkelte ihn böse an. Hans hob mit gespielter Angst die Hände. »Oh, friss mich nicht auf!« Beide lachten wieder und ich verstand nicht, was sie vorhatten. Aber was ich wusste, war, dass Sven lieber sterben würde, als seine Frau im Bett eines anderen zu finden. Selbst wenn es sein Bruder war. Ich streifte seine Hand ab und meinte, »Gut, ich werde mitkommen.« Ich sah Sven an. »Dein Angebot lass aber mal stecken. Sollte ich doch glauben, dass es ein Streich ist, würdest du dich sicher an dein Wort halten, schon alleine, weil du nicht erträgst, jemanden zu betrügen. Solltest du dich also verpflichtet fühlen, mir Anna wirklich eine Nacht zu überlassen, würde das sicher zu noch mehr Problemen führen als lösen. Darauf habe ich beim besten Willen keine Lust. Du bist mein Bruder und ich liebe dich wie einen solchen. Sowas sollte nicht zwischen uns stehen.« Mit Verlaub, aber anzusprechen, dass er der Bruder ist und das zu verbinden mit den Worten, dass man ihn wie einen solchen liebt, ist ein wenig dumm, oder? Wenn er nicht der Bruder wäre, könnte man sagen, dass man ihn wie einen liebt, aber wenn er der Bruder ist das nicht irgendwie sinnlos? Aber großzügig hier vom Geschichtenreiner, dass er auf den Einsatz seines Bruders verzichtet und gentlemanlike nicht seine Schwägerin flachlegen will, falls ihm doch ein Streich gespielt würde. Beide sahen mich überrascht an. Was ist? Sie grinsten und sagten wieder zusammen, du bist noch größer geworden. Ich wurde rot, denn mir war klar, dass sie damit nicht nur mein Alter meinten. Verdeckter Schwanzgrößentalk. Wer gedacht hat, dass das hier nicht vorkommt, hat sich natürlich geschnitten. Die Vorstellung Annas nackt neben mir war schon sehr verlockend. Ich wusste zwar, wie sie nackt aussah, da die beiden nicht gerade leise waren, wen sie sich vergnügten, und man nur schwer wegsehen konnte in dem kleinen Raum. Ich sah Sven entschuldigend an und er meinte lachend, »Keine Angst, mir ist klar, dass eine Menge scharf auf meine Frau sind.« Er warf Hans einen belustigten Blick zu, der verlegen in eine andere Richtung schaute und betont unschuldig zu pfeifen anfing. Dieses Mal lachten wir alle drei. Kinderbuch. Die gesamte Geschichte, mit Ausnahme der sexuellen Aspekte, ist aus einem Kinderbuch abgeschrieben. Ich verwette meine nicht vorhandene Freundin darauf hin, dass hier alles aus einer scheiß Kindergeschichte abgeschrieben worden ist. Keinerlei Eigenleistung, außer halt die Sex-Scheiße, die noch irgendwie da reingeklatscht worden ist. Aber auch nicht richtig, weil was kam bisher Sexuelles vor? Hä? Jetzt sag mir aber endlich, was wir hier machen! Die beiden schlugen sich fast zeitgleich gegen den Kopf. Offenbar hatten sie das komplett vergessen. Hans meinte, ich hab dir doch von dem Bach... Hans war der andere, ne? Ich hab dir doch von dem Bach erzählt. Ich nickte. Wir gingen weiter, während Hans leise meinte, an dem Bach steht eine Hütte. Ich denke, du hast sie nie gesehen. So weit im Wald ist man selten. Ich verstand nicht, was er meinte. Als wir bereits das Plätschern des Baches hörten, sagte Sven, du hast doch sicher vom Mädchen im Wald gehört, oder? Ich schluckte. Lass das, auf Geistergeschichten habe ich keine Lust. Ich sah mich im immer dunkler werdenden Wald um und fügte hinzu, besonders nicht an einem solchen Ort. Beide kicherten leise. Ärgerlich sagte ich, vielleicht sollte ich dein Angebot ja doch annehmen, mit Anna die Nacht zu verbringen. Denn umso mehr ich höre, umso mehr glaube ich doch an einen Streich. Zufrieden sah ich, wie Svens Gesicht versteinerte. Natürlich hätte er das nie gemacht, aber ich wollte mich nicht ärgern lassen. An dem großen Felsen, der locker 4 Meter hoch am Bach stand, blieben die beiden stehen. Der Bach war etwas weiter den Hügeln hinunter. Ich schätze auf etwa 5 Meter. Hans meinte, das Mädchen im Wald gibt es wirklich. Als ich ihn verärgert ansah, meinte Sven, es gibt sie wirklich, aber sie ist kein Geist oder sowas ähnliches. Ich sah ihn verwundert an. Sie dürfte etwa in deinem Alter sein und stammt aus einem anderen Dorf. Warum weiß niemand, aber sie ist vor etwa einem Jahr hier aufgetaucht und lebt seitdem hier. Ich begriff nicht, was die beiden damit sagen wollten. Jetzt versucht er noch Gruselgeschichten in einer Erotikgeschichte unterzubringen, oder was? Aber mal echt sprech, was ist das hier? Das längste Vorgeplänkel der Welt. Ich dachte, die Geschichten hier sind zum Wichsen. Was soll das? In ihren Augen blitzte etwas Furchteinlösendes auf und bevor ich es verhindern konnte, packten sie mich und schubsten mich den Hügel hinunter. Mich durch ihr Schubsen, Purzelbaum schlagend, rollte ich den Hügel hinunter, landete im Bach und blieb verschreckt auf der Seite liegen. Ich glaubte zwar nicht verletzt zu sein, was allerdings leicht hätte passieren können, aber vielmehr störte mich der Verrat. Bei mir dachte ich in meinem Zorn, also Anne wird er mir dafür mehr als eine Nacht geben müssen, um das wieder gut zu machen. Noch während ich mich versuchte, an das Bachufer zu setzen, hörte ich eine leise Frauenstimme näher kommen. Oh mein Gott, ist dir was passiert? Immer noch völlig verwirrt und orientierungslos setzte ich mich auf. Nein, alles okay. War mir der Schreck, als ich aufrecht da saß, völlig durchnetzt. Das ist schon, da ist doch wieder, oh, Anführungszeichen. Als ich aufrecht da saß, völlig durchnetzt, sah ich eine junge Frau vor mir stehen. Erst dachte ich, ich sei durch den Sturz im Himmel gelandet, weil, dass eine solche schöne und dann noch nackte Frau vor mir stand, konnte ich sicher nur im Himmel passieren. Dann dachte ich, meine Fantasie spielt mir einen Streich. Als ob die jetzt einfach nackt vor dem steht. Die Geschichte macht weniger Sinn als alles, was Rainer bisher geschrieben hat. Nicht mal die Winnetou-Sex-Geschichte war so sinnlos. Sie kniete sich neben mich und sah sich meinen Kopf an. Oje, du blutest! Was? Ich blutete? Ich dachte, ich hätte mich nicht verletzt. Als ich meinen Kopf anfasste, merkte ich, dass es nicht nur feucht, sondern auch klebrig war. Sie half mir auf und meinte, »Komm erstmal mit in meine Hütte.« Sie half mir auf der anderen Uferseite entlang und dann einen kleinen Pfad hinauf. Vor ihrer Hütte konnte ich einen kleinen Kräutergarten sehen und sie schienen auf der kleinen Lichtung zu stehen. Als sie mich ans Feuer setzte, begann sie, in der Hütte verschiedene Sachen neben mich zu legen. Immer noch total benommen sah ich sie verwirrt an. Sie nahm ein Kleid, das von der Arbeit etwas zerrissen war, zog es sich über und setzte sich dann neben mich. Sie besah sich meine Verletzung im Licht, der Kerzen und des Feuers etwas genauer. »Du hast wohl Glück gehabt, die Wunde ist nicht schlimm.« Hier fehlen wieder die Anführungszeichen, verfegte Scheiße. Sie säuberte sie und verband sie anschließend. Während sie arbeitete, schwieg sie. Dann räumte sie die Sachen weg, sah mich an und meinte, »Du bist vom Hof im Süden, oder?« Ich sah ins Feuer und nickte stumm. Der Anblick ihrer nackten Haut löste in mir wieder das Gefühl aus, das ich schon in dem Traum hatte. Zuallererst einmal, wie kann man das eigentlich in einem Rutsch durchlesen, wenn es keine Anführungszeichen gibt? Gute Frage, ne? Andere Frage, wie viel nackte Haut könnte der Geschichtenreiner denn jetzt eigentlich sehen, wenn sie sich eben ein Kleid übergezogen hat? Hat er echt schon während dieser Szene auf dem Level gewichst, dass er nicht mehr weiß, was er zwei Sätze zuvor geschrieben hat? Als sie mich anschaute, meinte sie trocken, »Nun, zurück wirst du mit der Verletzung und den nassen Sachen wohl erstmal nicht können.« Ich sah an mir herunter, da fehlen wieder die Anführungszeichen. Ich sah an mir herunter und merkte, dass sich bereits eine Pfütze um mich bildete. Ich fluchte leise und schwor mir, dass ich es ihnen heimzahlen würde. Sie kam auf mich zu und begann damit, mein Hemd aufzuknüpfen. »Hey, was hast du vor?« Sie sah mich überrascht an. »Na was schon, ich will dir deine Sachen aufhängen, damit sie trocknen. Ich denke, es ist am besten, wenn du über Nacht hier bleibst. Morgen früh kann ich dir helfen, zurückzugehen.« Ich hielt still, während sie mir das Hemd öffnete. Als es auf eine Leine neben das Feuer hängte und wieder auf mich zukam, meinte ich, »Was, die Hose etwa auch?« »Ja, natürlich.« Sie sah mich verwundert an, als würde sie nicht verstehen, warum mich das überraschte. Als ich ihren Blick an mir herabsenkte und die Beule in meiner Hose bemerkte, lächelte sie. »Verstehe, du bist unerfahren im Umgang mit Frauen.« Ich blinzelte verwirrt. »Nein, ich habe ja sowohl Geschwister als auch Mutter und Großmutter.« Sie lächelte. Übrigens wieder Anführungszeichen gefehlt. Sie lächelte weiter. »Das mag durchaus sein, aber ich bezweifle, dass du irgendein spezielles Interesse an ihnen hast, oder?« Sie klang fast hochmütig. Ich überlegte, was sie meinte, als es mir einfiel. »Nein, natürlich nicht, das ist ja meine Familie.« Bei dem Wort sah sie etwas traurig aus, als sie meinte, »Ja, Familie ist anders, das ist nur natürlich.« Als sie nun erneut auf mich zukam, setzte sie sich, öffnete meine Hose und zog sie mir aus. Warum ich mich nicht wehrte oder es selber machte, wusste ich nicht, aber etwas in ihrem Blick hielt mich davon ab. Jetzt beginnt wohl endlich der Teil der Geschichte, auf den wir alle gewartet haben. Der Teil, der dem Namen der Geschichte oder der Geschichtensammlung alle Ehre machen wird. Also hoffe ich. Als ich nur noch in der Unterhose dasaß, lächelte sie und deutete auf mich. »Willst du das selber machen oder soll ich das übernehmen?« Es klang wie eine Aufforderung und Bitte zugleich. Ich stand achselzuckend auf, zog sie aus und legte sie neben meine andere Kleidung. Nackt zu sein war für mich und generell andere in meiner Zeit nicht so ungewöhnlich. Und doch war es etwas anderes vor einer schönen jungen Frau, die ich kaum kannte, als zu Hause bei der Familie. Da ist wieder dieser Talk von seiner Zeit. Das kann man in erklärenden Kindergeschichten bringen, aber nicht in Geschichten, die ein erwachsenes Publikum ansprechen. Das ist einfach nur schlecht gemacht. Sie reichte mir eine Schale mit Essen über das Feuer. Hier, das wird dich wärmen. Eigentlich hatte ich ja bereits gegessen, aber mir war tatsächlich kalt und die warme Suppe würde mich etwas wärmen. Sie sah mir zu, als ich aß und ich bemerkte nicht, dass sie mich genau betrachtete. Da es in der Hütte weder Stühle noch Tische gab, saßen wir beide im Schneidersitz auf dem Boden vor dem Feuer, sie mir gegenüber. Als die Schüssel leer war, gab ich sie ihr zurück und bedankte mich. »Es freut mich, dass es dir offensichtlich geschmeckt hat. Ich koche gerne für andere. Leider komme ich zu selten in den Genuss von Besuch.« Sie klang sehr traurig, als sie das sagte. Als sie meinen Blick bemerkte, meinte sie nur, »Möchtest du noch?« Ich lächelte, schüttelte aber den Kopf. Einen Impuls folgend sagte ich, »Wie du möchtest, kann ich ja mal öfters zum Essen vorbeikommen. Ich könnte ja auch etwas vom Hof mitbringen, oder? Aber du kommst zu uns.« Sie lächelte. »Ich denke nicht, dass deine Familie so erfreut über meine Anwesenheit wäre.« Ich legte den Kopf schief. »Warum sagst du denn sowas?« Sie sah mich nicht an. Die meisten fürchten sich vor mir, das Mädchen im Wald«, sagte sie auf meinen weiterfragenden Blick. Ich sah auf das Feuer, als ich meinte, ich denke, meine Familie würde es nicht stören. Jetzt sah sie mich fragend an und ich lachte etwas bitter. Das Mädchen im Wald. Eieiei. Ich dachte ja eigentlich, dass das die Zeit wäre, in der Hexenverbrennungen an der Tagesordnung waren. Also warum darf diese Hexe nicht dort leben und ist nicht längst verbrannt worden? Mein Bruder und Schwager haben mich den Hügel hinunter geschubst. Sie sah überrascht aus. Warum sollten sie so etwas Gemeines machen? Ich lachte erneut bitter auf. Wenn du mich fragst, haben sie es gar nicht aus Bosheit, sondern aus Fürsorge gemacht. Ich sah sie direkt an und fragte, als ich den Hügel hinuntergestürzt bin, was hast du gemacht? Sie sah mich etwas verlegen an und antwortete, ich hab mich am Bach gewaschen, ich... Oh, Anführungszeichen. Ich hab mich am Bach gewaschen. Ich nickte, das hatte ich mir gedacht. Machst du das regelmäßig? Sie sah mich an und verstand. Ja, etwa einmal die Woche. Nun, dann ist die Sache klar. Ihnen war wohl bewusst, dass es heute Abend war. Wie Sie es herausgefunden haben, weiß ich nicht. Aber wie kamen Sie denn auf die Idee für diese Aktion? Ich zögerte. Ich konnte ihr schlecht von meiner nächtlichen Sichtung und dem darauf folgenden Traum erzählen. Ich werde ab und zu dazu gedrängt, mir eine Frau zu suchen. Das stimmte zwar eigentlich nicht, aber das würde es einfacher machen, hoffte ich. Verstehe. Ich hatte erwartet, dass sie verärgert oder so wäre. Stattdessen schien sie erleichtert, was ich nicht verstand. Ah, jetzt beginnt wohl Sexredne. Und das ausgerechnet am Duschtag des weiblichen Waldschrats. Rainer kann sein Glück kaum fassen. In der Nähe war Wolfgeheul zu hören. Sie stand auf, schloss die noch offene Tür und setzte sich wieder. Dieses Mal allerdings neben mich, was mich überraschte. Ihre Hände fassten ihr Kleid und sie fragte, »Du hast also keine Frau. Wie alt bist du denn?« Ich verstand nicht, warum sie das interessierte, sagte aber ohne groß nachzudenken, da fehlen übrigens jetzt die Anführungszeichen am Anfang, alles klar. »Ich werde nächsten Monat 19, glaube ich.« Ich sah sie gespannt an. »Du bist also genauso alt wie ich?« Es war keine Frage, vielmehr eine Feststellung. Sie sah mir in die Augen und meinte, »Wenn deine Familie einverstanden ist, werde ich gerne mal zu euch kommen.« Ich lächelte. »Glaub mir, die werden sich freuen.« An diesem Abend redeten wir nicht viel mehr. Kurz nach dem Gespräch meinte sie, es wäre wohl Zeit, schlafen zu gehen. Sie breitete mir ein paar Decken in der Ecke aus, in denen ich mich legte. Sie selbst hatte ihr Nachtlager in der anderen Ecke. Es musste etwas um Mitternacht sein, als ich aufwachte und sah, dass sich neben mir etwas bewegte. Das Feuer war nur noch Asche und Glut. Ich spürte, wie meine Decke sich hob und jemand zu mir ins Bett schlüpfte. Sie sagte leise, »Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass du zu mir kommen würdest.« Ich verkrampfte mich, als ich ihr weicher und, wie ich spürte, nackter Körper an mich drückte. »Was hast du vor?« Meine Stimme zitterte, aber weniger vor Überraschung als vor Erregung. Ihre Hand streichelte meine Brust, als sie meinte, »Ich schlafe hier immer alleine und mir war kalt.« Sie schwieg einen Moment. »Ich dachte, du würdest mich...« »Ich dachte, du würdest mich wärmen und dabei könnte ich dich wärmen.« Ich spürte, wie ich mich etwas entspannte. »Wenn dir kalt ist, kann ich das gerne machen.« Ich legte meinen Arm um sie und zog sie enger zu mir. Sie war tatsächlich kalt. Ich spürte, wie sich ihr Körper eng an meinen schmiegte und war froh, dass sie nicht spüren konnte, was in mir vorging. Eine Weile lagen wir nur so da, den Atemzügen des anderen lauschend. Der schüchterne Rainer hat Edzola endlich am Mulle in seinem Bett liegen. Doch geht's immer noch nicht zur Sache und viele Sätze der Geschichte bleiben nicht mehr übrig. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er während dem Schreiben der Geschichte gewichst hat, weil irgendwie war das halt bisher nicht erotisch. Jetzt wird halt, also das, was ich hier gerade so sehe, wird noch so ein kleiner erotischer Teil sein, aber Rainer kann doch nicht in der Zeit... Ach, egal. Hast du schon einmal die Nacht mit einer Frau verbracht? Ich schüttelte den Kopf, dann fiel mir ein, sie kann mich ja nicht sehen. Mit leicht zitternder Stimme verneinte ich. Sie presste sich fester an mich. Für mich ist das auch das erste Mal. Als ihre streichelnde Hand aufhörte, dachte ich schon, sie sei eingeschlafen, als ich mich verkrampfte. Ihre andere Hand strich über mein Bein. Warte, was hast du vor? Sie kicherte leise. Ihre Bewegung über mein Bein setzte sich nach oben fort, bis sie an meiner Hüfte war. Sie hielt inne. Darf ich dich anfassen? Ich spürte, wie ich noch härter wurde, soweit das überhaupt möglich war. Ihre Nähe und ihr nackter Körper hatten schon, als sie in mein Bett kam, dafür gesorgt. Vor Erregung und Begierde sagte ich, »Wenn du das möchtest, darfst du das gerne tun. Sie küsste meine Schulter und ich spürte ihre Hand in Richtung meines Gliedes wandern. Als sie mich umfasste, stöhnte ich unwillkürlich auf. Ihre Hand, so weich, fühlte sich einfach schön an. Ich ließ meine Hand nun über ihren Rücken wandern, was sie mit einem tiefen Atemzug zur Kenntnis nahm. Sie fing an, mich zu bewegen. Ich spürte, wie schön es sich anfühlte und genoss das Gefühl von ihr an meiner Seite. Nach einem Moment fasste ich etwas mehr Mut, drehte mich so, dass sie nun unter mir lag. Sie hatte mich losgelassen und ich wusste, dass sie mich anschaute, auch wenn sie mich nicht sehen konnte. Unsicher, ob ich zu weit ging, schob ich mit meinem Bein ihre auseinander. Sie öffnete sich mir, bereitwillig, und ich verstand, dass es genau das war, was sie sich wünschte. Als ich zwischen ihren Beinen kniete, meine Erektion nur wenige Zentimeter von ihr entfernt, flüsterte sie: »Bitte sei vorsichtig, du bist der Erste für mich.« Ich nickte, beugte mich über sie und spürte, wie sie zitterte, während ich sie küsste und mich langsam und behutsam sie zu schieben versuchte. Nach einem kleinen Stück spürte ich einen Widerstand. Sie stöhnte, als ich mich immer wieder zu schieben versuchte. »Oh, bitte!« Ich verstand nicht, was sie meinte, wollte mich aus ihr zurückziehen, als sie meine Hüften mit den Händen packte und sich zu ziehen versuchte. Ich verstand und stieß mit einem Ruck tiefer, als ich erwartet hatte, in sie. Sie ließ einen Schrei hören und ich stöhnte. Sie war unglaublich eng. Ich hielt es kaum aus, und als ich mich zurückziehen und ein weiteres Mal in sie stoßen wollte, spürte ich, wie mein Orgasmus über mich hereinbrach. Ich stöhnte und spürte, wie mein Sperma in sie drang. Sie spürte es auch und ich stöhnte ebenfalls, danach brach ich neben ihr zusammen. Sie legte eine Hand an meine Wange, während ich sie an mich zog. »Weißt du, mir ist nicht klar, wie meine Brüder das so lange aushalten können.« »Was meinst du?« Ich lachte nervös. »Na, dass sie es so lange können, in ihrer Frau zu sein und sie zu befriedigen. Ich konnte das ja nicht sehen, aber mir war klar...« »Anführungszeichen!« Oh. Ich konnte das ja nicht sehen, aber mir war klar, dass sie sicher rot wurde. »So wie man andere Sachen lernen muss, muss man das sicher auch erst durch Übung lernen.« Sie küsste mich und ich erwiderte den Kuss. »Weißt du«, meinte sie kichernd, »wir könnten ja gemeinsam üben, wenn du möchtest.« Ich lächelte, zog sie enger zu mir und meinte, »wie wäre es, wenn du bei mir bleibst?« Ich wusste, dass in meiner Stimme Sehnsucht mitschwang. »Wenn du das möchtest, aber ich möchte mindestens 4 Kinder«, warnte sie mich. Ich lachte, rollte mich erneut über sie und meinte, »wenn das so ist, dann fangen wir doch gleich mal damit an, oder?« Okay, das Ende gerade, das war irgendwie gruselig zu lesen. Entweder ist mein Gehirn jetzt nach... Ich lese seit 40 Minuten und da kommen gleich noch Steckbrief und alles. Also entweder ist mein Gehirn jetzt nach 40 Minuten diese Scheiße lesen, von der wahrscheinlich am Ende nur 30 Minuten Geschichte übrig bleiben, weil ich mich andauernd mit dieser Scheiße verlesen habe, weil der Typ ja keine Anführungszeichen und keine Satzzeichen benutzen kann, weil das nie gelernt hat oder so. Aber egal, wir sind schon mal durch mit der Basisgeschichte. Jetzt kommen die Steckbriefe, danach kommen dann noch meine abschließenden Worte. 13, Sex im Mittelalter. Name Luise, Alter 20, Geschlecht Frau, Größe, Haare, sexuelle Neigungen, Zusatz Hauptfigur 1. Name Rainer, Alter 18, Geschlecht männlich, Größe 1,84, Haare braun, kurz, sexuelle Neigungen hetero, Zusatz Hauptfigur 2. Name Anna, Alter 20, Geschlecht weiblich, Größe 166, Haare blond, sexuelle Neigungen hetero. Zusatz Schwägerin, Frau von Sven. Name Sven, Alter 21, Geschlecht männlich, Größe 1,80, Haare braun, sexuelle Neigungen hetero. Zusatz Bruder von Rainer. Name Hans, Alter 20, Geschlecht männlich, Größe 1,86, Haare schwarz, sexuelle Neigungen Herero. Jesus, nein, das kann nicht sein. Ah, nein. Da steht wirklich Herero. Da steht wirklich Herero, sexuelle Neigungen Herero. Ja, natürlich kann er sich einfach vertippt haben, aber ich muss mal gerade gucken, wo steht denn eigentlich das R und das T? Okay, das steht direkt daneben, dann hat er sich vertippt, dann war das wohl wahrscheinlich keine Böswilligkeit, aber ich meine, hier kam ja auch keine, wie drückt man das politisch korrekt aus, Personen vor? People of Color? Na, egal. Zusatz Schwager. Was soll ich zu den Steckbriefen jetzt sagen? Die Namen sind wieder einfallslos bis zum geht nicht mehr. Der Protagonist ist mal wieder der Autor selbst, blabiblub. Nur das Herero statt Hetero hat mich irgendwie ein bisschen gekillt. Egal. Abschlusswort. Wie schon Kapital 3 ist auch Kapital 13 ein Kapital, in dem ich eine Geschichte nur anhand des Namens geschrieben habe. Genau wie andere gibt es von dieser eine gleichnamige, die angeblich von mir selbst sein soll. Allerdings stimmt das nicht. Muss er jetzt noch ein wenig lachen. Rainer, jeder weiß, dass deine Sex im Mittelalter 1 Geschichte genauso von dir ist wie diese hier. War ja klar, dass das Abschlusswort wieder nur fürs Lü-Lü-Lü genutzt wird. Aber jetzt noch ein Abschlusswort von mir. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass nicht ganz so viele Kommentare von mir kamen. Aber diese Geschichte war halt einfach nur stur langweilig. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich wirklich dazu sagen soll. Außer halt diese Sache, dass die Geschichte stellenweise klingt, als würde sie aus einer Kindergeschichte abgeschrieben sein. Naja, ich setze da ein Kopfgeld aus. Wer mir die Kindergeschichte liefert, aus dem die Story entlehnt oder teilweise kopiert wurde, kriegt eine Nacht mit meinem nicht vorhandenen Mädel. Statement. Naja, mal gucken, was die letzten beiden Kapitel demnächst noch bringen werden. Ich hab mir ja sagen lassen, dass sie auch nicht unbedingt mehr spannender werden. Da freue ich mich ja schon darauf, wenn ich mit der Lesung hier durch bin und dann endlich die erotischen Kurzgeschichten wegschmeißen kann, aus meinem Hirn löschen kann und mit Auf Wegen des Lebens weitermachen kann. Naja, Auf Wegen des Lebens ist zumindest irgendwie witziger als diese ganzen Geschichten hier. Egal, ich hoffe, euch hat es jetzt trotzdem irgendwie gefallen. Wenn nicht, dann tut's mir wahnsinnig leid. Aber ich kann's nicht ändern. Ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Sayonara, Matane und Medal of.